gibt Musik, die ist einfach nur schlecht. Zum Glück kennen wir sowas nicht. Alter, das rockt. Was macht denn du? Scheiße, wo ist denn der Ausgang? Scheiße, wo ist denn der Ausgang? Scheiße, wo ist denn der Ausgang? Scheiße, wo geht's denn nach draußen? Was ist dies? Kranker Schweinskomms. Warum? Ja, legt's mich doch am Arsch. Was macht denn du? Was macht denn du? Scheiße, wo ist denn der Ausgang? Scheiße, wo ist denn der Ausgang? Scheiße, wo ist denn der Ausgang? Scheiße, wo geht's denn nach draußen? Scheiße, wo ist denn der Ausgang? Scheiße, wo ist denn der Ausgang? Scheiße, wo ist denn der Ausgang? Scheiße, wo geht's denn nach draußen?